Grüß euch Gott. Erinnert ihr euch noch an die letzte Geschichte, in der ich euch erzählt habe, wie der Meister Eder mit seinem Pumuckl in Urlaub gefahren ist? Und wie die beiden Bauernbuben, der Schorsche und der Wickerl, diesen Sommergast Eder recht geheimnisvoll gefunden haben. Ein älterer Herr, der in seinem Zimmer ein Puppenbett aufgestellt hat und der mit einer hellen und einer dunklen Stimme mit sich selber redet. Das ist auch wirklich etwas Seltsames. Der Meister Eder und der Pumuckl genossen den Urlaub. Sie machten Spaziergänge und entdeckten immer wieder neue, schöne Plätze mit herrlichen Ausblicken auf die Berge. Und eines Tages entdeckten sie einen kleinen, wunderschönen Waldsee mit einem glasklaren, geheimnisvoll grünen Wasser. Der Pumuckl war ganz weg. Ui, ui, Wasser, so viel Wasser. Das ist ja viel mehr Wasser als in deiner Badewanne. Das ist ja so viel wie 123 Badewannen vielleicht. Ja, komm, sagen. Und das ist ja noch mehr Wasser. Das ist fast so viel wie Meerwasser. Ui, ui, ist das schön. Jetzt übertreib nicht so. Das ist ja ein kleiner See. Ja. Es gibt viel größere. Aber schön ist er. Und so klar. Mir wird ganz klabauterisch zumute. Ja, ich spüre direkt meine Ahnen. Was du nicht sagst. Ja, du hast überhaupt keine Ahnung, was für Ahnungen von Ahnen ich habe. Ja. Ich muss jetzt sofort ein Segelschiff haben und dann muss ich hinaus aufs große Meer. Du, Klabautermeer. Das hohe Meer ist voll ganz schön tief. Wenn du mir da reinfallst, nachher ist es aus. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich hineinfallen will, sondern dass ich darauf mit einem Schiff hin und her fahren will. Kannst du mir nicht ein Schiff machen? Ja, ich wüsste nicht mit was. Ich habe ja schließlich nicht meinen Schreinerwerkstatt mitgenommen. Aber ich muss ein Schiff haben. Ich sterbe, wenn ich kein Schiff kriege. Möchtest du einen gesterbten Pumuckl haben? Nein, wirklich nicht. Ich möchte auch keinen gesterbten Pumuckl, schau, ich tät ja gern Kahn fahren mit dir. Aber da gibt's halt keinen. Das ist schade. Das ist nicht nur schade, das ist so, ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht kannst du mir ein Schiff kaufen. Geh, mit Pumuckl. Geld. Mit Geld vielleicht. Wo sollte ich denn da ein Schiff kaufen? Denk doch selber. In einem Schiffkaufsgeschäft. Höchstens ein kleines Spielzeugschiff, in dem du Platz hast. Aber dann fallst du mir am Ende rein. Was glaubst denn du? Was hast denn? Mir wird ganz fürchterlich. Was? Klabauterisch. Mir wird oberüberklabauterisch. No. Ich habe nur noch einen Wunsch auf der Welt. Ein Schiff. Ein Schiff? Ein Schiff. Du, pass auf, vielleicht haben der Schorschi oder der Wickel ein kleines Schiff. Ich kann sie ja mal fragen. Frag sie mal. Komm, gehen wir und fragen. Mhm. Und weißt du, dann werde ich werde Klabautermann und du wirst Kapitän und dann fahren wir mit Schiffchen dann. Ja, ui, das wird schön, schön. Und ich bin Kapitän. Ja, und so ist es gekommen, dass der Meister Eder den Schorsche gefragt hat, ob er nicht ein Schiffchen hätte, das er ihm, dem alten Eder, leihen könnte. Der Schorsche war höchst verwundert, dass ein alter Herr ein Spielzeugschiff haben wollte. Er besaß keines, aber er wusste, dass man sowas im nächstgrößeren Ort kaufen konnte und dass dorthin dreimal am Tag ein Bus fährt. Er sagte das dem Meister Eder. Und seine Verwunderung wurde noch größer, als er merkte, dass der Herr Eder durchaus gesonnen war, deswegen mit dem Bus zu fahren. Natürlich erzählte der Schorsche das prompt seinem Bruder Wickerl. Du Wickerl! Er möchte was ausprobieren, hat er gesagt. Ja, was kann er denn schon ausprobieren mit dem Schifferl? Doch bloß, ob schwimmt. Ja, ich weiß nicht. Aber ich lass mir's nicht nehmen. Hinter dem Eder, da ist ein Geheimnis. Ja, vielleicht spinnt er bloß ein bisschen. Oder er spielt halt bloß gern. Okay, Wickerl, das glaubst du doch selber nicht. Ja, und du meinst, der fährt jetzt in die Stadt bloß, um ein Schifferl zu kaufen? Hm. Wärst sehen, bist du da. Also, Schorschi. Wenn er das wirklich kauft, nachher können wir ihm doch nachspionieren, was er damit tut. Aber diesmal kommen wir ihm dahinter. Mutter kann uns verbieten, dass wir in sein Zimmer gehen. Aber dass wir zum See gehen, das kann uns nicht verbieten. Jetzt warte mal ab, vielleicht kauft er gar keins. Doch, der Meister Eder kaufte am nächsten Tag ein Segelschiff im nächstgrößeren Ort. Weil der Pumuckl gar so brav und gar so glücklich war. Es war ein sehr schönes Schiff mit einem Segel und sah fabelhaft echt aus. Der Pumuckl war ganz außer Rand und Band, als er es sah. Gemütlich kann ich da sitzen. Und dann der Wind kommt so. Ja. Wow. Dann blähen sich die Segel und ich fahre dann vor dem Wind. Ja. Geschwind. Komm, wir müssen gehen. Sofort. Ja, wir müssen wassern. Na, aber pass auf. Zuerst muss ich nur eine Schnur bei der Bäuerin Leicher, damit du mir nicht einfach davon segelst. Ich konnte dann nicht mehr raus. Ja, aber ein echtes Segelschiff hat doch keine Schnur. Doch, das weißt du bloß nicht. Doch, das weiß ich sehr wohl. Ganz genau weiß ich das. Meine Vorfahren, die ganzen Klabauters, die sind immer auf Schiffen ohne Schnur gefahren. Aber der Nachfahre Pumuckl fährt eben mit einer Schnur. Sei stark, da kommt gerade die Bäuerin. Frau Zahnberger? Ja? Könnten Sie mir eine Schnur leihen? Was möchten Sie, eine Schnur? Ja. Ja, wie dick soll es denn sein? Na ja, nicht zu dick, ne? Eine Baguette-Schnur halt. Ja, die habe ich schon. Wickel, geh, bring doch am Herrn Eder eine Schnur. Da hast du es. Ja, gleich. Und so kam es, dass der Wickerl, als er die Schnur brachte, das Segelschiff zu Gesicht bekam. Es war dem Meister Eder nicht so ganz recht, aber verstecken hätte er es ja beim Weggehen doch nicht können. Dazu war es ein bisschen zu groß. Ui, jetzt haben sie ja das Segelboot. Okay. Narrisch ist es. Ja, da schaust du was. Was machen sie jetzt damit? Lassen sie es jetzt schwimmen? Ja, freilich. Darf ich mitgehen? Nein. Lieber nicht, weißt, ich muss das erst einmal allein ausprobieren. Und wenn sie einer davor schwimmt, dann kann ich sie einer rausholen. Ich kann gut schwimmen. Nein, darum mache ich ja die Schnur hin, dass sie nicht davor schwimmt. Aha, ja, sie lassen es doch im Wald sie schwimmen. Ja, aber bloß, wenn niemand zuschaut. Weißt, ich lasse mich ungern auslachen. Leihen Sie es mir einmal, dass ich schwimmen lassen kann? Was leihen? Na, ich meine nicht heute. Sondern halt, wenn sie es nicht gerade brauchen. Nein, ich glaube, das geht nicht. So, und jetzt gehen wir. Also, für die Wickerl. Für Gott, Herr Eder. Der Wickerl konnte zwar nicht sehen, dass der Pumuckl schon während des ganzen Gesprächs den Meister Eder am Hosenbein gezupft hat. Aber dass da irgendetwas Ungewöhnliches im Gang war, darin musste er seinem Bruder recht geben. Kaum war der Meister Eder mit seinem Schiff bei der Tür draußen, sauste er zu ihm. Du Schorschi, der Eder hat Pfeilgardeschiff. Und gerade ist er fort damit an See. Und wie er ihn gefragt hat, ob ich mit darf, hat er gesagt, er lasst bloß schwimmen, wenn ihm niemand zuschaut. Das ist doch komisch, oder? Das sag ich ja schon die ganze Zeit. Und wie er ihn gefragt hat, ob ich mir das Schiff einmal leihen darf, hat er ganz komisch geschaut und hat gesagt, dass das nicht geht. Vielleicht ist im Schiff irgendetwas versteckt, was dann nachher unauffällig im See versenkt. Rauschgift oder sowas. Also, wie ein Verbrecher schaut er nicht aus. Verbrecher sehen nie wie Verbrecher aus. Sonst darf man sie ja alle gleich erwischen. Na, da ist was anderes dahinter. Was? Wir schleichen ihm nach. Auf dem Umweg. Da kann er uns gar nicht sehen. Und wenn er doch einfach nichts anderes tut, als halt das Schiff fahren lassen? Na, sehen wir, wie es fährt. Ja. Na komm. Der Meister Eder und der Pumuckl sind eine Weile vor den Buben am See angekommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie aufgeregt der kleine Kobold war, als ihn der Meister Eder in das kleine Schiff und das Schiff vorsichtig ins Wasser setzte. Oh. Es schwimmt und es schaukelt. Bitte blas mal eine Welle, damit es noch ein bisschen mehr schaukelt. Nicht schaukeln, ruhig halten. Ist das schön. Otto, jetzt kommt der Wind ins Segel. Ja. Schau nur. Ja, es fährt. Doch. Nimm das kleine Steuer. Ja, so. Halt. Nicht so, sonst hast du keinen Wind mehr im Segel. So rüber. Ich mach ja so rüber. Ja, hey, ja. Hey, das wird ja ganz schief. Ja, du musst immer auf die Seiten von dem Schiff setzen, die hinaufgeht. Ja. Ja, so. Oha, Schiff auf hoher See, Pumuckl schreit, juche, bin ein Steuermann und da ist alles dran. Nicht so zappeln, es läuft das Wasser rein. Das macht nichts. Ruhig. Ich bin schon ganz schön nass. Ja, ruhig. Schon ganz schön nass ja, und ja, kalt. Komm her, wir tun das Wasser wieder raus. Ich will nicht raus, ich will nass bleiben. Aber du darfst ja gleich wieder rein. Ich will nicht. Um Gottes Willen. Jetzt war er bald reingefallen. Halt dich am Schiff, ey! Ich zieh dich raus! So, hab dich schon! So, wie ist jetzt so. Das gegangen? Ja, weil du immer so zappelst, du musst dich ganz ruhig halten! Das Wasser ist aber kalt. Ja, da komm her, jetzt müssen wir die zuerst ein bisschen abtrocknen. Da, komm her! Aber weißt du, schön ist das schon. Freilich ist schön. Sehr schön. Ja. Ich bin doch schon ein sehr guter Kapitän, auch eigentlich, nicht? Sehr gut, ja. Aber zuerst musst du wieder trocken werden. Sonst kriegst du ja einen Katar. Weißt du was? Ja, da, siehst du es. Pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Dauerlauf da in den Wald hin und wieder zurück. Komm her, dass der warm wird. So, und dann fahren wir wieder Schifferl. Magst du? Nein, nein, ich mag nicht. Aber wenn du meinst, dann folge ich, weil du mir ein so schönes Schiff gekauft hast. Aber wir laufen jetzt ganz schnell. Ja, ja, ja, also komm, geh weiter. Nicht so schnell. Als die beiden Buben am See ankamen, sahen sie gerade noch den Meister Eder im Dauerlauf in den Wald verschwinden. Sie sahen sich erstaunt an. Warum rannte der alte Mann? Und das Schiff ließ er am Ufer liegen. Sie schlichen sich vorsichtig an das Schiff heran. Vielleicht explodiert's gleich. Wenn was explodiert, muss man wegrennen. Schmarrn. Vielleicht holt er bloß was, was er noch braucht. Du, untersuchen wir's doch einmal. Traust du dir das allein? Also, ich nicht. Geh zu, steh dir nicht so an. Warum soll ich das nicht anlangen? Weil du nie wissen kannst, was drin ist. Vielleicht Gift. Langs mit dem Taschentuch auf. Warte. Hab schon. Sei vorsichtig. Ist was drin? Sieh nichts. Dreh's einmal um. Vielleicht hat's einen doppelten Boden. Na wo? Sieht man doch, dass da nichts doppelt ist. Lass mich mal abklopfen. Gib mal her. Lass die Finger davon, lass auskommen. Allweil willst alles allein machen. Sei stark. Mein Schiff! Um Gottes Willen! Um Gott, hast du das gehört, Mensch? Oh. Schnell, komm! Ihr wisst natürlich, woher der Schrei gekommen ist. Vom Pumuckl. Gerade als er mit dem Meister Eder wieder zurück zum See gelaufen ist, hat er sein schönes Schiff in den Händen der Buben gesehen. Das war zu viel für ihn. Und auch für den Meister Eder. Die Saububen, die haben mir schon sowas gedacht, dass die mir nachschleichen. Obwohl ich extra gesagt habe, dass ich es nicht mag. Und in dem Holz ist ein Sprung. Oh, mein schönes Schiff hat einen Sprung. Mein schönes Schiff. Na ja, jetzt beruhige dich. Es geht jetzt unter und der Pumuckl geht mit unter. Nein. Also war nicht. Geh war nicht, das lässt sich schon leimen. Keine 2 Minuten kannst du was liegen lassen. Herrschaftszeiten. Kann ich jetzt kein bisschen mehr damit fahren? Na, da läuft ja das Wasser rein. Ich saus auf der Stelle den beiden Buben nach und ich mache ihnen auch was kaputt und ich tue tausend Sachen. Ich weiß noch nicht, was ich tue, aber ich tue irgendwas ganz fürchterliches. Also, Pumuckl, bleib da. Nein, ich kann nicht da bleiben. Ich muss mich rächen. Nein, halt. Rache ist süß. Halt, da bleibst. Lass mich aus. Da bleibst. Lass mich sofort aus. Na? Ein bisschen bist du nämlich auch schuld. Nein, ich bin nicht schuld. Doch, hättest nicht geschrien, dann hätten sie nicht vor Schreck das Schiff fallen lassen. Die sollen jetzt vor lauter Schreck gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Jawohl, ich werde zu einem Gespenst. Okay. Zu einem Tag- und Nachtgespenst. Und aber ich schreie nicht nur, ich wiehere und piepse und gacke. Okay. Und mach so. Nein. Also pass auf. Pumuckl. Also jetzt. Nein, das machen wir nicht, Pumuckl. Aber pass auf. Ein bisschen ein Denkzettel für die Neugier, die sollen schon haben. Um unser Zimmer spionieren sie auch immer rum. Also jetzt sei ruhig. Einen Denkzettel, Bus, die kriegen einen riesen Denkzettel mit Hühnergekreisch und... Nicht so laut. Nein, jetzt hör auf. Nicht so laut. Pass auf, ich will dir was sagen. So wie ich die Buben kenne, kehren die nach dem ersten Schreck wieder um. Aber wenn sie wiederkommen, dann machen wir denen ein Pfundstheater vor. Die Bacht, pass auf. Du nimmst die Schnirl von dem Schiff. Ich nehme das Schnirl. Du bist ja für die unsichtbar. Ja. Und ziehst es am Ufer entlang. Und ich, pass auf, wir machen das so. Ja. Da gehen wir dann so. Der Meister Eder hatte die Buben richtig eingeschätzt. Sie sind in ihrem Schreck ein Stück weit gelaufen, aber dann beim Verschnaufen ist dem Wickerl das mit der Geisterstimme am helllichten Tag doch recht unwahrscheinlich vorgekommen. Und die Neugierde hat wieder die Oberhand gekriegt. Er überredete seinen Bruder, wieder umzukehren. Der Pumuckl hat sie auch gleich erspäht. Als sie nah genug waren, begannen der Meister Eder und der Pumuckl ihr Theater. Der Herr Eder stellte sich ans Ufer und hob beschwörend die Hände über das Schiff, das der Pumuckl an der Schnur zog. Geist des Wassers, ich rufe dich an. Geist des Wassers, höre mich. Da schwimmt mein Schiff des Glücks. Zieh hin das Schiff an deinem Ufer. Ja, so zieh hin. Zieh's ein bisschen schneller. Ja, ich zieh ja schon. Darf ich vielleicht kichern oder sowas? Na, sonst laufen sie ja davon. Sonst laufen sie davon, ja. Geist des Wassers, melde mir die Stelle des Glücks. Ich weiß, du verbirgst am Ufer einen Schatz. Geist, ich beschwöre dich. Halt an das Schiff. Willst du jetzt gleich stillstehen, du dummes Schiff? Jetzt halt an das Schiff. O Geist, ich danke dir. Hier also liegt der Schatz der Weisheit begraben. Ich werde ihn heben, wenn der Mond am Himmel steht. Heute Abend noch. Heute Abend im Mondenschein kehre ich wieder. Was soll ich jetzt machen? Nix. Ich steck jetzt da ein Stecken ins Wasser und nachher gehen wir. Ja, aber das Schiff nimmst du mit? Ja, freilich. Also komm, geh weiter. Jetzt gehen wir. Geh mal zu. Mensch, Meier. Hab ich's doch gewusst. Ja, dann Stecken ins Wasser gesteckt. Da, wo das Schiff plötzlich stehen geblieben ist. Wie wenn es jemand festgehalten hätte. Was ist denn ein Schatz der Weisheit? Weiß ich nicht. Aber gehen wir noch mal hin. Jetzt ist er ja weg, komm. Nein, also, ich trau mich nicht. Na, geh zu, komm, Schorsch. Siehst du was? Na, bloß den Stecken, sonst nix. Soll ihn rausziehen? Nein, nicht. Die Stelle braucht er da, wenn der Mond scheint. Du, vielleicht spinnt der eh da bloß. Ich glaub nicht, oder? Ich weiß nicht. Aber ich sag's dir, der Sach kommt mir noch auf die Spur. Wie Sorge bin ich heute Nacht da und schau, ob der bloß spinnt oder ob er wirklich einen Schatz raushält. Sagen wir's der Mutter? Na Schmarrn, die lassen uns doch nicht weg. Pass auf, wir tun, als ob wir ins Bett gegangen hätten und dann steigen wir zum Fenster wieder raus. Das war genau das, was der Meister Eder und der Pumuckl wollten. Abends bei Mondschein die beiden Neugierigen an den See locken. Der Pumuckl, der das Gespräch der Kinder natürlich belauscht hatte, war so vergnügt, dass er sein kaputtes Schiff darüber ganz vergaß. Das wird ein Pumuckl-Spaß. Ja. Das wird ein Pumuckl-Eder-Spaß. Ein nasser Spaß nach, ja, Maß wird das. Jetzt reimt sich schon wieder was. Ja. Und das Wasser ist sehr kalt, sage ich dir. Ja, bei Mondschein ist noch kälter. Ja, Mondschein kälte. Ja, aber was wir jetzt brauchen, das ist eine Blechschachtel, die silbern aus dem Wasser rausglitzert. Gut, dass das so ein klares Bergquellwasser, ja, ist. Ja, aber ist auch richtiger Mond heute. Freilich. Ja. Und weit rein schmeißen wir die Schachtel ja nicht. Gerade so, dass sie ins kalte Wasser reinsteigen müssen. Ja. Und dann heben sie den Schatz des Geistes. Nein, den Schatz der Weisheit, so wie du extra so den gesagt hast. Den Schatz der Weisheit? Ja. Ja, warum eigentlich Weisheit? Ach so, weil die weiß vor Schreck werden sollen. Geh zu, Weisheit. Weisheit. Das kommt von weise, klug, gescheit. Schatz der Klugheit. Ja, und zwar sollen die zwei gescheit werden, verstehst? Ja. Wir legen nämlich nicht nur Steine in die Blechschachtel, sondern auch nur einen Zettel. Ja. Und auf den Zettel schreiben wir ganz dick mit Bleistift, dass sie es auch im Mondenschein lesen können. Ja, was schreiben wir denn da drauf? Vielleicht ein Gedicht. Ja, und das magst du, Pumuckl. Ja, so, vielleicht so, der Schorschi und der Wackerl, nein, der Wickerl heißt der Schorschi, ja, und der Wickerl, das sind zwei freche Strickerl. Nein, irgendwas. Nein, das Kreuzwasser sehr gesund gegen Neugierde ist. Ja, sowas. Kaltes Wasser aus dem See ist gesund für Neugierde. Nein, das geht nicht. Das ist keine gute Idee. Na, da musst du schon was Besseres einfallen. Pumuckl, da musst du was Besseres machen, gell? Ja, da muss ich echt nachdenken. Weißt du, ich dichte jetzt mal, gell? Und du gehst schnell die silbrige Steine, Schachtelsteine, Steine-Schachtel holen. Und dann treffen wir uns wieder. Und dann habe ich schon gedichtet, gell? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine seltsam aufgeregte Stimmung an diesem Nachmittag im Bauernhaus war? Die beiden Buben waren aufgeregt, weil sie abends heimlich an den Waldsee wollten. Und der Meister Eder und der Pumuckl waren aufgeregt, weil sie eine Blechschachtel unauffällig mit Steinen füllen mussten und dann so in den See neben den Stecken legen, dass sie auch richtig auffiel, wenn man nach dem Stecken schaute. und alle vier konnten es kaum mehr erwarten, bis der Mond am Himmel erschien. Endlich war es soweit. Der Meister Eder und der Pumuckl lauerten am Fenster, wann die beiden Buben davonschleichen würden. Hoffentlich sind die nicht ins Bett gegangen und einfach eingeschlafen. Meinst? Und wir warten und warten. Und dann wecke ich die auf. Woher? Da kennst du die Buben schlecht. Die sind mindestens so aufgeregt wie du. Ja, aber die haben vielleicht so furchtbar viel Angst. Und deswegen gehen sie nicht, weißt du? Und wenn man Angst hat, dann kann man ja überhaupt nicht gehen. Dann machen aber ja immer die so Neugier die Füße, vertreibt klapper, die größte Angst. Glaub mir's. Ja, aber der Mond ist doch schon da. Ja. Da laufen sie. Mhm. Wieder schauen. Ich muss auch sausen. Ich muss es sehen. Und du bist mir viel zu langsam, weißt du? Ich laufe mal schnell los. Gell? Ja, ich komm schon noch. Ja, wiedersehen. Das ist wieder einmal genau das Richtige für einen Pumuckl. Es war eine wunderschöne, laue Nacht und der See glitzerte so geheimnisvoll im Mondlicht, als wüsste er um den Schabernack und wollte mitspielen. Einigermaßen atemlos kamen die Buben und der Pumuckl am See an. Vorsichtig schlichen sich der Schorsche und der Wickerl dorthin, wo der Meister Eder den Stecken als Markierung ins seichte Wasser gesteckt hatte. Der Eder ist noch gar nicht da. Das Steckerl steckt noch drin. Da müsste nachher der Schatz sein. Glaubst du es? Kann man es eigentlich gar nicht vorstellen. Vielleicht ist ein Schatz der Weisheit gar kein richtiger Schatz. Da glitzert ja was. Wo? Da im Wasser. Hinterm Stecken, da. Pfeigrad. Mensch. Was war jetzt das? Ich weiß nicht. Geh mal lieber. Okay, du Feigling. Das kann uns doch keiner was tun. Doch, ein Gespenst oder ein Geist des Wassers. Du, das Silberne da, das schaut aus wie eine Blechschachtel. Das kann aber auch eine Silberbahn sein. Meinst? Ja, vielleicht ist auch bloß was, was einer reingeschmissen hat und was schon lang da liegt. Okay, nachher hätten wir es doch schon früher gesehen. Das ist schon von dem Geist. Soll ich ins Wasser reinsteigen und schauen? Ich muss ja gar nicht weit rein. Da kann ich gut stehen. Du kannst mich ja festhalten. Ja, und wenn der Geist kommt? Ach, ich bin doch gleich wieder heraußen. Ich steig rein, hol das Silberne und schau bloß, was ist, und leg's wieder hin. Das geht ganz schnell. Los, halt mich, komm. Hast du's? Ja. Jetzt zieh's mit dem Fuß her. Na ja, schon auf Zeiten ist das Wasser kalt. Ich hab's. Da, eine Schachtel ist. Nimm's. Ich hab's schon. Du, die hat einen Deckel. Den braucht man bloß aufmachen. Zeig. Ui ja. Machen wir's auf. Bloß einmal schauen, was drin ist. Schnell, mir friert so. Storner. Edelstorner vielleicht. Und der Zettel. Da steht was drauf. Gegen Neugier ist gesund kaltes Wasser, Mondschein und kalter Leim, auf den ein jeder geht mit einem Gruß vom Eder. Mensch. Das ist ja gemein. Der hat uns bloß tratzt. Wir sind ihn auf den Leim gegangen. Schmeiß wieder rein. Wir tun so, als wären wir gar nicht da gewesen. Und jetzt rennen wir. Mir friert's. So eine Gemeinheit. Wie begossene Pudel sind die zwei heimgelaufen. Jeder hat sich ein wenig vor dem anderen geniert. Und gekocht haben sie vor Zorn. Wenn sie den Meister Eder wiedersehen, dann wollten sie aber. Da stand er plötzlich vor ihnen. Na, nicht der Schrecken. Es bin bloß ich. Ihr seid jetzt noch auf? Ja. Ja, wo kommt ihr denn her? Mir? Nein. Du bist ja ganz nass, Wickerl. Ich? Ja. Mein Bub, du zitterst ja ganz. Geh schnell ins Bett, geh zu. Nein. Mir friert's ja gar nicht. So? Ja, dann ist ja gut. Von mir aus könnt ihr es treiben, was ihr wollt. Das geht mir nicht so. Ich bin nämlich nicht neugierig. Wisst's? Gute Nacht beieinander. Gute Nacht, Herr Eder. Der Geist der Weisheit lebe hoch, heut und morgen und immer noch. Das denke ich mir, dass das was war für dich. Aber vielleicht merkst du dir die Geschichte auch einmal für den Fall, dass du selber neugierig bist. Nein, nein, nein, für den Fall merke ich mir's nicht. Aber für den Fall, dass du sagst, ich bin ein Kobold, da wollte ich dir nur sagen, für den Fall sage ich dir, du bist fast auch einer. Ich? Ja. Oh, ja, ja. Ich sage dir, du hast schon sehr viel von mir gelernt. Ja, diese Geschichte war für den Pumuckl das schönste Ferienerlebnis überhaupt. Ich glaube, sie hat viel zu seiner Erholung beigetragen. Auch zur Erholung von Meister Eder. Denn von dem Tag an waren die beiden völlig unbelästigt von der Neugier der Buben. Und wie die Geschichte, nachdem die beiden wieder in die Stadt zurückgekehrt sind, weitergeht, das hört ihr dann das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.